als weit entferntes Rauschen übers Eis. Der Schnee ist frisch, die Alster zugefroren und tief am Himmel steht die Sonne kalt und weiß. Es drängen sich am Ufer um die Stände, die Schlittschuhläufer und noch viel zu heiß. Zum Trinken brennt der Glühwein unsere Hände, an diesem Tag mit Eva auf dem Mais. Ich wollte auch durch andere Jahreszeiten mit ihr noch zu so vielen Orten gehen. Im Jenischpark im Frühling mit dem Weiten blick vom Hügel auf die Elbe sehen. An heißen Sommertagen sogar in ihr baden, nur sekundenlang oder nur den großen See. Im Herbst vielleicht zu Bartels Zaubernaden, draußen an der Wandsbecker. Nun ist es daraus dann nichts geworden. Sie wollte einfach fort um jeden Preis. Fort aus dieser kühlen Stadt im Norden, fort aus dem Trott, dem ewig selben Gleis. Viel Glück, ob sie nach all den Jahren noch immer an mich denkt, wer weiß. Ich erinnere mich gern an den kalten klaren Wintertag mit Eva auf dem. Erinnere mich gern an den kalten, klaren Wintertag mit Eva auf dem Eis.